Leute, ich habe Stimmen gehört und eine davon habe ich sogar erkannt, und zwar die von Stefan. Stefan macht nämlich einen Podcast namens Home Stories und den möchte ich euch heute bei Wir hören Stimmen präsentieren. Home Stories, das ist ein Interview-Podcast, in dem Stefan in jeder Folge bei jemandem zu Gast ist. Stefan könntet ihr auch schon in einem anderen Podcast gehört haben, nämlich bei der Esel und Teddy Show als Teddy. Aber die ist wahrscheinlich viel zu bekannt, als dass wir sie hier besprechen würden. Mit Home Stories hat er jetzt aber ein neues Projekt gestartet, das bisher 8 Folgen hat. Alle Folgen haben irgendwas mit dem Thema Wohnen zu tun. Das können besondere Einrichtungen sein oder Hobbys, die man zu Hause erledigt oder irgendwelche Veranstaltungen, die man zu Hause macht oder ganz besondere Wohnungen oder Häuser. Egal was, Hauptsache irgendwie lässt sich das Thema Wohnen darin verwursten. Und dann lädt sich Stefan ein, kommt per Skype zu Besuch und wird durch die Wohnung oder durch das Thema geführt von dem jeweiligen Gast. Und die Themenvielfalt von Home Stories ist wirklich riesengroß. Zum Beispiel, wie ist das Leben in einer WG? Was ist Book Crossing? Kann man in der Bahn wirklich leben? Und wenn man die ganze Zeit auf Geschäftsreise ist, wie ist es eigentlich in Hotels? Außerdem ist Stefan bei Sven vom Kulinarikast zu Gast, der live Chicken Nuggets zubereitet. Eine Mädelsgruppe erzählt von ihrer Tatortrunde, zu der sie sich wöchentlich trifft. Und in der ersten Folge direkt erfahren wir, wie es ist, in Texas ein Haus zu bauen. Eigentlich möchte ich euch gar keine spezielle Folge empfehlen. Hört einfach alle Folgen. Jede Folge ist ganz anders, weil natürlich der Gast jedes Mal ein anderer ist. Und jede Folge hat seinen Charme. Und es gibt extrem viel zu entdecken und zu lernen, aber trotzdem ist es nicht ein verstaubtes, vorbereitetes Interview, sondern eine ganz lockere Atmosphäre, in der kleine Anekdoten erzählt werden. Und wer Stefan schon aus der Esel und Teddy Show kennt, der weiß, dass es nicht schafft, die ganze Zeit ernst zu bleiben. Eine ganz interessante Idee finde ich auch die Home Stories Karte. In der hat Stefan für jede Folge verzeichnet, wo er denn zu Gast war. Und per Google Maps kann man dann einfach schauen, wo er sich schon überall virtuell rumgetrieben hat und an welchem Ort die Geschichten spielen. Nun, für wen eignet sich der Podcast? Also ich würde sagen, für alle, die wohnen, und das dürften die meisten sein. Das Thema ist so offen gehalten, dass man eigentlich nicht weiß, was einen vorher erwartet. Und genau das macht den Reiz auch aus. Die Spanne ist riesengroß und darin könnte auch das Problem bestehen, wenn ihr jetzt einen Wohnpodcast erwartet, der euch jede Woche oder in jeder Folge Einrichtungstipps gibt, dann ist das wahrscheinlich eher nichts für euch. Aber wenn ihr aus den Leben der unterschiedlichsten Menschen und die unterschiedlichsten Facetten hören wollt, dann empfehle ich euch diesen Podcast. Der Podcast erscheint momentan alle 2 Wochen mittwochs, und damit ihr einen kleinen Eindruck bekommen könnt, wovon ich gerade geredet habe, möchte ich euch hier ein paar Szenen aus dem Podcast einspielen. Viel Spaß dabei! Bielefeld, das ist doch einer dieser Orte, die es gar nicht gibt. Nein. Kann man da dann besonders gut Tatort gucken? Oh. Sorry, das kannst du rausstreichen, aber der Spruch geht gar nicht. Der hat so einen Bart, dieser Spruch, der ist so fantasielos. Ich glaube, es gibt 2 Dinge zu klären. Erstens, was machst du da in den USA und wieso hast du Hoppla die Hopp da geheiratet? Und zweitens, wie groß ist der Palast denn jetzt wirklich? Ich habe eine ganze Menge Bücher. Das sind aber nicht die Bücher, um die es geht, sondern die Bücher, die ich vielleicht eine Zeit lang bei mir hatte und dann irgendwann denke, ich lese die wahrscheinlich nicht mehr. Und dann ist ja immer die Frage, was macht man damit? Da bin ich über eine Idee gestolpert, solche Bücher zu registrieren im Internet und quasi als Flaschenpost zu verschicken. Ich sag mal, ein kleinerer Streitpunkt, wer denn was macht. Also der Müll muss runtergebracht werden, das müssen wir schon selbst machen. Und gerade der Biomüll hatten wir jetzt in den Jahren häufig, dass der dann schon angefangen hat zu leben. Wieder. Jetzt komme ich da abends an, check ein und sag, ja, jetzt hier, heute Abend schönes Bierchen, was zu essen. Neu, das Gott für jetzt, wir renoviert gerade unsere Kich und die ist halt heut und die ganze Woche geschlossen. Was kochst du da gerade? Kann ich nicht sagen. Pass auf, dann mache ich eine Anmoderation und dann machen wir das nochmal. Du hast in den einzelnen Nachbarschaften, also die Gegend, wo wir hinziehen, ist erst 10 Jahre alt. Das ist so eine Reißbrettgegend. Die wurde echt so geplant um den Golfplatz rum. Da gibt's du verstrickst dich da in eine reichen Story nach der anderen. Das ist großartig. Ich weiß an meinen Zug und ich weiß, wo immer die guten Plätze und die leeren Plätze zu finden sind. Das weiß ich alles mittlerweile und deswegen sitze ich da immer gemütlich an dem Platz, an dem keiner von hinten auf meinen Laptop gucken kann, und schon habe ich eine gemütliche Fahrt, in der ich alles tun kann. Ich kann sogar Filme in der Bahn gucken, die nicht für Kinder geeignet sind. Ein Traum. Jetzt brutzelt schon wieder die Chicken Nuggets. Ja, das ist live, ne? Auch ja. Wenn wir es jetzt nicht gleich live versenden. Du wolltest eine Home-Story haben. Ja, ja, sehr schön. Ein Abend bei Sven. Genau. So, ich hoffe, ihr seid jetzt angefixt und wollt unbedingt die Home-Stories hören. Aber natürlich lebt so ein Projekt immer vom Mitmachen. Und deswegen hier nochmal der Aufruf, wenn auch ihr eine Homestory zu erzählen habt, egal über welches Thema, Hauptsache irgendwie lässt sich das Thema Wohnen darin verwursten, dann meldet euch bei Stefan auf homestories.de oder schreibt ihm eine E-Mail. Ich denke, da würde er sich freuen. Und mir bleibt nichts weiter zu sagen als viel Spaß beim Reinhören und bis zum nächsten Mal.